Drittes Kapitel: Doppelurkunden und Neuausfertigung von Urkunden. Nach der Meinung des Historikers O. Lorenz, der darin Erfahrung gesammelt hat, soll es allemal ein Fehler sein, vorauszusetzen, dass der Mensch auch allerseits den guten Willen finden werde, verstanden zu sein. Es erscheint daher ratsam, das Wesen der Methode des gesunden Menschenverstandes sowie ihre Handhabung im Folgenden an weiteren Beispielen der Urkundenkritik erneut zu veranschaulichen. Wieder steht der mittelalterliche Mensch, der Urkundenschreiber, zur Begutachtung. Wieder werden wir also über die einzelne Urkunde hinaus vorstoßen, bis in die Region der geistigen Eigenschaften ihres angeblichen Verfassers. Wir lernen dabei eine neue Kategorie mittelalterlicher Diplome kennen. Neuausfertigung Vorurkunden. Eine eigentümliche Erscheinung des mittelalterlichen Urkundenwesens hat man nach dem Vorgange Fickers mit dem Ausdruck Neuausfertigung belegt. Der Ausdruck scheint gut gewählt, gibt er doch gleichsam aus sich heraus eine einfache Erklärung des Sachverhaltes. Bei der Durchprüfung des Urkundenbestandes musste auffallen, dass in zahlreichen Fällen die urkundliche Fixierung einer Rechtshandlung in zwei oder mehr Ausfertigungen erhalten ist, wobei die zweite und folgende Ausfertigung in kleinerem oder größerem Maße Abweichungen aufweisen. In manchen Fällen liegt der Grund dafür auf der Hand, sagt Breslau. Wenn etwa ein Herrscher als König eine Rechtsverleihung verbrieft hatte, konnte dem Empfänger daran liegen, davon eine zweite Ausfertigung zu erlangen, nachdem der Aussteller Kaiser geworden war. Oder wer etwa von einem erwählten König vor der Krönung eine Urkunde erlangt hatte, ließ sich diese wiederholen, nachdem die Krönung stattgefunden hatte. Hierin gehören weiter die Fälle, in denen eine Erneuerung von Urkunden wegen einer Siegelveränderung des Ausstellers erwünscht wurde. In anderen Fällen handelte es sich darum, eine Besserung des ersten Präzepts vorzunehmen, einen Zusatz hinzuzufügen oder eine genauere Bestimmung vorzunehmen. Derartige Neuausfertigungen konnten durch denselben Herrscher oder durch einen seiner Nachfolger erfolgt sein. Diese Sätze klingen im Allgemeinen ganz verständlich und plausibel. Wenigstens hat das geschulte Ohr der Diplomatiker nichts daran auszusetzen. Uns will es allerdings absonderlich dünken, wie ein Empfänger Wert darauf legen konnte, das Diplom, das ihm ein Herrscher als König ausgestellt hatte, noch in einer zweiten Ausfertigung zu erhalten, wenn der Herrscher Kaiser geworden war. Ja, wenn es sich um Diplome gehandelt hätte, welche in irgendeiner Weise mit dem Akte der Erhebung zum Kaiser in Verbindung standen. Aber eben das ist durchgehend nicht der Fall. Die Neuausfertigungen betreffen urkundliche Schriftstücke auch aller gewöhnlichen rechtlichen Inhalts. Und angenommen, es sei wirklich in einer uns unerfindlichen Weise für den Empfänger von Vorteil gewesen, eine vor der Krönung erlangte Urkunde nach geschehener Krönung neu ausfertigen zu lassen, warum versicherten sich denn nicht alle Empfänger dieses Vorteils? Es ist hier nicht der Ort, nach dieser Stelle den kritischen Weg weiter zu verfolgen. Wir wollen uns vielmehr vorläufig damit zufrieden geben, im Mittelalter seien aus angeführten Gründen Neuausfertigungen beliebt gewesen. Wie mussten nun die Kanzleien der Natur der Sache nach bei solchen Neuausfertigungen verfahren? Wenn die Kanzlei geschickt vorging, sollte den Veränderungen Rechnung getragen werden, die mit Rücksicht auf die spätere Entstehung der Neuausfertigung notwendig waren. Gewiss, selbstverständlich. Denn in der Bekanntgabe und Fixierung der eingetretenen Veränderungen liegt ja das Wesen der Neuausfertigung. Doch nun müssen wir auch auf diesem Punkte die alte Erfahrung bestätigt finden. Wenn wir mit der herrschenden Meinung die Urkunden als echt ansehen, dass die mittelalterlichen Kanzleibeamten sich bei der Ausübung ihres Berufes als Halbidioten benahmen. Denn gerade bei Neuausfertigungen sind noch häufiger als bei anderen Bestätigungen Missgriffe vorgekommen, laut Breslau. Hören wir, welcher Art die Missgriffe sind. Erstens, unter Otto II. Erhielt das Kloster Nienburg am 3. März 980 eine Schenkungsurkunde über eine größere Anzahl von Villen. Aus unbekannten Gründen wurde später eine neue Ausfertigung dieser Urkunde hergestellt, in der mehrere der in jenem Diplom genannten Orte fortgelassen wurden. Man behielt in der Neuausfertigung Orts- und Tagesangabe aus der Vorurkunde bei, verminderte aber willkürlich sämtliche Jahresbezeichnungen um eine Einheit, sodass diese und jene nicht mehr zusammenstimmen. Breslau, Seite 310. Nach dem 3. März 980, vielleicht noch in demselben oder einem folgenden Jahre, wurde also die erste Urkunde, die Vorurkunde, eingetretener Änderungen halber neu ausgefertigt und hätte also, wenn die Kanzlei geschickt vorging, selbstverständlich Ort und Datum des Neuausfertigungstages erhalten müssen. Es hätte auch einen Sinn gehabt, wenn die alte Datierung der Vorurkunde neben der neuen Datumsangabe natürlich mit einem entsprechenden Hinweis auf die Vorurkunde vermerkt worden wäre. Ein solcher Ausbund von Widersinnigkeit und Unsinn aber, wie er jetzt in der Datierung der Neuausfertigung vorliegt, ist einem Menschen, der seine fünf Sinne beisammen hat, schlechthin nicht zuzumuten. Nicht, dass unser Kanzleischreiber das Datum des Neuausfertigungstages nicht niederschreibt, er übernimmt nicht einmal das Datum der Vorurkunde ungeschoren, denn die Jahresangaben hat er willkürlich um eine Einheit vermindert. Aber frage mich niemand, warum? Kein Mensch vermag diese Schicksalsfrage zu beantworten, auch ein Diplomatiker nicht.